Hi, wonderful, amazing friends. Hallo, ihr wunderbaren und unglaublich tollen Freunde. That give us the grace and the honor to teach them. Ihr gebt uns die Gnade und die Ehre, euch zu lehren. So, Paul tells him, stop seeing us as leaders, see us as servants. Paulus sagt, hört auf, uns als Leiter zu sehen, seht uns als Diener. Not your servants, servants of Jesus. Nicht als eure Diener, sondern als Diener Jesu. Look what he says. Schau, was er sagt. Those who have been entrusted with God's mystery. Die mit den Geheimnissen Gottes vertraut sind. You know, I really like what he says, we've been entrusted with this mystery. Ich mag wirklich, was er da sagt. Uns wurde dieses Geheimnis anvertraut. Because actually in the original Greek, this is what it also says. It says those who are stewards of the mystery, which is the same thing. Denn im griechischen Original steht genau das. Es heißt, die, die Verwalter des Geheimnisses sind, was dasselbe ist. Because a steward is somebody who's been entrusted by the master to steward all of his property. Denn ein Verwalter ist jemand, dem von seinem Herrn die Verwaltung seines gesamten Besitzes anvertraut wurde. So, Paul was very clear, God trusted me with this mystery, so therefore I am answering to him and to nobody else. Paulus war also sehr deutlich. Gott hat mir dieses Geheimnis anvertraut, also bin ich ihm Rechenschaft schuldig, niemandem sonst. Look how strongly he emphasizes this point in verse 2. Schau, wie stark er diesen Punkt in Vers 2 betont. The most important quality of one entrusted with such secrets is that they are faithful and trustworthy. Die wichtigste Eigenschaft derjenigen, denen solche Geheimnisse anvertraut werden, ist, dass sie treu und vertrauenswürdig sind. The most important quality? Die wichtigste Eigenschaft? So look. Also schau. If you have been entrusted with anything by God, maybe you are not an apostle. Wenn dir etwas von Gott anvertraut wurde, dann bist du vielleicht kein Apostel. But we all have been entrusted things by God, so the principle is the same that applies to all of us. Aber uns allen wurden Dinge von Gott anvertraut. Das Prinzip ist somit das gleiche. Es gilt für uns alle. So I've been entrusted with certain things and you've been entrusted with certain things. Mir wurden bestimmte Dinge anvertraut und dir wurden bestimmte Dinge anvertraut. Daniel has been entrusted with certain things. Daniel sind bestimmte Dinge anvertraut worden. He's been entrusted with the gift to translate the things that God puts on my heart. Ihm wurde die Gabe anvertraut, die Dinge zu übersetzen, die Gott mir aufs Herz legt. He's been entrusted with the school of the prophetic and supernatural. Ihm wurde die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen anvertraut. So what's the most important quality that we look in people that we've entrusted things to? Was ist also die wichtigste Eigenschaft, die wir bei Menschen suchen, denen wir etwas anvertraut haben? There are so many things that the Christian world and the natural world put as priority to those they entrusted things. Es gibt so viele Dinge, die die christliche Welt und die natürliche Welt als vorrangig ansehen, wenn sie jemandem etwas anvertraut haben. The world and the Christian world too. In der Welt und auch in der christlichen Welt. Which God doesn't consider a priority. Die für Gott gar keine Priorität haben. Look what God considers the important, the most important quality. Schau, was Gott für die wichtigste Eigenschaft hält. Faithful and trustworthy. Sei treu und vertrauenswürdig. You see, God doesn't say the most important quality is how clever you are. Gott sagt nicht, die wichtigste Eigenschaft ist, wie klug du bist. Look at this. Schau dir das an. God does not even say the most important quality is how fruitful you are. Gott sagt nicht einmal, die wichtigste Eigenschaft ist, wie fruchtbar du bist. God does not say the most important quality in someone I've entrusted something is how successful they are. Gott sagt nicht, die wichtigste Eigenschaft, wenn ich dir etwas anvertraut habe, ist, wie erfolgreich du bist. He's not saying the most important quality is that he can build a huge ministry that the whole world will look at. Er sagt nicht, die wichtigste Eigenschaft ist, dass du ein riesiges Werk aufbauen kannst, auf das die ganze Welt schaut. Two things. Zwei Dinge. Faithfulness and trustworthy. Treue und Vertrauenswürdigkeit. Do you know, these things are so important to me. Diese Dinge sind so wichtig für mich. Not only for the people that I walk with. Nicht nur für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. But also for me to be somebody who is faithful and trustworthy. Sondern auch für mich, damit ich jemand bin, der treu und vertrauenswürdig ist. You know, when I think about the people that God has given me to walk with. Wenn ich an die Menschen denke, die Gott mir anvertraut hat. Sometimes it is very, very overwhelming. Ist das manchmal sehr überwältigend. So I really don't know why such a beautiful grace has been given to me. Ich weiß wirklich nicht, warum mir so eine wunderbare Gnade geschenkt wurde. I guess grace is something we will never figure out. Ich schätze, Gnade ist etwas, das wir nie ganz verstehen werden. But think about it. Aber denk mal darüber nach. I'm surrounded by people who are faithful and trustworthy. Ich bin von Menschen umgeben, die treu und vertrauenswürdig sind. Vinicius, he could have stolen everything I have and everything the ministry built over and over again. Vinicius hätte alles, was ich habe und alles, was unseren Dienst aufgebaut hat, stehlen können. When he joined me, I handed him the key to the apartment, the key to the car, the key, the credit card to our ministry bank account. Als er zu mir kam, übergab ich ihm den Wohnungsschlüssel, den Autoschlüssel, die Kreditkarte für das Bankkonto unseres Dienstes. He even had access to my personal bank account. Er hat sogar Zugang zu meinem persönlichen Bankkonto. And I didn't even look if he does everything right. Und ich habe nicht einmal nachgesehen, ob er alles richtig macht. He's been faithful and he's been trustworthy. Er ist treu und er ist vertrauenswürdig. And the Bible says these are the most important quality of those who've been entrusted things by God. Und die Bibel sagt, dass dies die wichtigsten Eigenschaften derer sind, denen Gott etwas anvertraut hat. So I'm going to ask you something very challenging. Ich werde dich also etwas sehr Herausforderndes fragen. What qualities are you pursuing to have in your life? Welche Eigenschaften strebst du in deinem Leben an? More knowledge to impress everybody? Mehr Wissen, um alle zu beeindrucken? Deeper revelation that you can show that you are a greater prophetic person. Tiefe Offenbarung, damit du zeigen kannst, dass du eine große prophetische Person bist. More miracles, so you can show in what power you walk. Mehr Wunder, damit du zeigen kannst, in welcher Kraft du wandelst. Or are you a person who says, I will pursue with all of my strength faithfulness and trustworthiness? Oder bist du eine Person, die sagt, ich werde mit all meiner Kraft nach Treue und Vertrauenswürdigkeit streben? Do you know why this is so important? Weißt du, warum das so wichtig ist? Because this exactly shows the character of Jesus Christ. Weil das genau den Charakter von Jesus Christus zeigt. Jesus in the book of Revelation says, I am the faithful one. Jesus sagt im Buch der Offenbarung, ich bin der, der treu ist. And God has proven himself trustworthy by sacrificing Jesus for us. Und Gott hat sich als vertrauenswürdig erwiesen, indem er Jesus für uns geopfert hat. So I'm telling you, my dear friend. Ich sage dir, mein lieber Freund. If you've been pursuing other qualities in your Christian ministry or your walk with Jesus, just change it, please. Wenn du in deinem christlichen Dienst oder in deinem Leben mit Jesus andere Qualitäten anstrebst, dann bitte ändere das einfach. Understand that in the kingdom of God, success is not defined the same way than it is in the world. Erfolg im Reich Gottes wird nicht auf dieselbe Weise definiert wie in der Welt. You know, I think of Daniel. Wenn ich zum Beispiel an Daniel denke, I trust him blindly. Vertraue ich ihm blind. He is totally faithful and totally trustworthy. Er ist absolut treu und absolut vertrauenswürdig. Guys. Leute, we have to understand in our heart what God wants above all things is these two things. Wir müssen in unserem Herzen verstehen, dass Gott vor allem diese beiden Dinge will. Are you trustworthy and are you faithful? Sei vertrauenswürdig und sei treu. We could teach for a whole hour about this. Wir könnten eine ganze Stunde lang darüber lehren. We'll see you tomorrow. Wir sehen uns morgen wieder.